Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi. Ich hab Dosen im Keller, meine Hose Magella, Kreditkarten im Scanner und noch so viele Banger. Spezi, Season, mixe den Shit hier mit Emma, mache die Sache schon länger, habe das Dope für die Kenner. Ich hab Dosen im Keller, meine Hose Magella, Kreditkarten im Scanner und noch so viele Banger. Spezi, Season, mixe den Shit hier mit Emma, mache die Sache schon länger, aber das Dope für die Kenner. Gegen mich hätte niemand eine Chance. Wiedergekommen, jetzt ist Siegersaison. Meine Hose ist Yves Saint Laurent, meine Dose ist lila-orange. Keiner ist mehr auf Cola mit Eis. Spezi ist sowas von nice. So mit dem Vorrat der Monate reicht und mach Cut bei vieles wie Beef-Restaurants. Mach weiter plus, bei my Jeans im Biker-Look, in den ich krass hab wie Designer-Oaks. Keinerlei Image, so sky's the limit, ich bleibe der King, du weißt es. Hab'n Spezi im Cup, als ob mein Omi Baller ist und ein Tony hat mehr Peites. Küche sieht aus wie ein Paulaner-Depot, die schulden mir aber Millionen. Du läufst rum wie totaler Idiot, ich hier ein NASA-Pilot. Baller so wie am Sherman College, burne, falls sie mich stören sollten. Player, Hater, jeder versus Knowledge, man, ich scheiße auf Weekend, we are workaholic. Es ist Square Dance, baller wie im Militärcamp. Spezi-Season, huge season, ich kreier immer mehr Trends. Champagner-Dusche für mich, Gang der Buße für dich, gib den Panda Loop und ich spit es wie ein Orlando Shooting im Biss. Ra! Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi, Spezi. Ich hab Dosen im Keller, meine Hose Magella, Kreditkarten im Scanner und noch so viele Banger. Spezi, Season, mixe den Shit hier mit Emma, mache die Sache schon länger, aber das Dope für die Kenner. Ich hab Dosen im Keller, meine Hose Magella, Kreditkarten im Scanner und noch so viele Banger. Spezi, Season, mixe den Shit hier mit Emma, mache die Sache schon länger, aber das Dope für die Kenner.